Zur Gratulation zur Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK richtete der Vorsitzende der Afrikanischen Partei für Solidarität und Gerechtigkeit Malis, Demoko Sangare, am 5. Juli ein Glückwunschtelegramm an ihn. Darin hob er hervor, dass die Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK als höchstem Amt des Staates auf der 4. Tagung der obersten Volksversammlung der DEVJK in ihrer 13. Legislaturperiode der Ausdruck des großen Vertrauens der ganzen koreanischen Bevölkerung zu ihm und ihrer Erwartung sei. Er wünschte Genossen Kim Jong-un von ganzem Herzen gute Gesundheit und Glück und dem koreanischen Volk einen größeren Erfolg im Kampf für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates.